sent me to letter. Deep stay under, what you think long amazing. The next and new madness, who has to deliver. Next night's consciousness, his end is what he sees. The master gets alone, everyone gets me. This is the skin of the night shines to a day. The sea does go in even. Let that set me night. Und so macht sich die Gleichheit ihren Weg. Durch die Gassen der alten Hierarchie. Sie verschlägt den König, der uns besiegt. Und die Menschen zieht. Der Mensch muss sich seiner